Zum 63. Jahrestag des großen Sieges des koreanischen Volkes im Vaterländischen Befreiungskrieg fanden vom 22. bis zum 27. Juli im Ausland Veranstaltungen statt. Es gab in der Schweizerischen Sozialideologie-Studiengruppe ein Seminar über das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung, die Aggressions- und Kriegsumtriebe des Imperialismus vereiteln und den Frieden und die Unabhängigkeit schützen. In der Schule Progre in Mali, in der Generalfirma Wajiri in Niger und in der Generalfirma Gigo Press in Guinea Leseveranstaltungen, in der Stadt Quaranda in der Provinz Bolivar von Ecuador Festmeeting und Filmvorführung und in Nigeria, Thailand und Slowenien die TVRK Filmvorführungen. Auf den Veranstaltungen würdigten die Redner das unvergängliche Verdienst von Genossen Kim Il-sung um den Sieg im Krieg. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme gezeigt, wie Die Antwort Koreas und Wer zog auf dem 38. Breitengrad die Demarkationslinie.